21. Kapitel. Gesinnungsterror oder Minderheitenschutz? Warum ist politische Korrektheit so umstritten? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Eskimo darf man nicht sagen, wurde ich bei einer Diskussion ermahnt. Es handele sich um eine abwertende Bezeichnung, korrekt sei stattdessen Inuit. Mich hat das überrascht, weil ich den Ausdruck in anerkannten Zeitschriften der Sprachwissenschaft gelesen hatte. Daher habe ich den Fall recherchiert. Der Ausdruck Eskimo bezeichnet die indigenen Völker des Polarkreises und ist weder im deutschen noch im englischen Sprachraum negativ konnotiert. In Kanada allerdings nennt sich ein Teil der Ureinwohner Inuit, weil sie Eskimo als abwertend empfinden. Andere Ureinwohner teilen diese Empfindung nicht, nennen sich selbst Eskimo und verwahren sich sogar dagegen, der Gruppe der Inuit zugeordnet zu werden. Die vermeintlich negative Etymologie von Eskimo als Rohfleischesser ist nicht belegt. Auch wenn mein Gesprächspartner hehre Absichten hatte, bin ich mir sicher, dass er noch nie in seinem Leben einem Eskimo begegnet ist, geschweige denn Inuits von Eskimos unterscheiden kann oder von ihnen erfahren hat, welches die jeweils angemessene Gruppenbezeichnung ist. Ihm ging es vermutlich ganz allgemein um Minderheitenschutz. Er war also durch das Prinzip Fürsorge motiviert. Wörter können verletzend sein, wie Verunglimpfungen weltweit zeigen. Daher ist es ein Zeichen von Fortschritt, dass wir insgesamt sprachsensibler geworden sind und viele versuchen, sich politisch korrekt auszudrücken. Manchmal wollen Sprachschützer natürlich auch einfach nur ihre moralische Überlegenheit demonstrieren. Politische Korrektheit war früher ein abwertender Kampfbegriff der Konservativen. Heute verwenden auch viele Progressive diesen Ausdruck, wenn auch oft ironisch. Seit einiger Zeit hat sich die Debatte um politische Korrektheit zu einem der großen Stellvertreterkriege der politischen Polarisierung entwickelt. Längst geht es nicht mehr allein um Wörter, sondern, so scheint es, um die Zukunft des Zusammenlebens.